Tage werden länger, der Frühling naht und es wird Zeit, dass wir uns wieder zusammensetzen und Neuigkeiten über den Norden und den Süden abgleichen. Und für den Norden macht das, charmant und elegant wie immer, der liebe Jörn. Hallo Jörn. Ach, ich werde ja ganz rot und für den Süden ist die... Also das, da kann ich jetzt also komplimentemäßig aus dem Stegreif gar nicht rüber. Dotti ist da aus dem Süden, hallo. Hallo, servus. Wie geht's dir denn? Ach, jetzt geht's langsam wieder. Ich war ein wenig verkältet. Ich hatte mir, weiß nicht, also jetzt nicht diesen Freitag, sondern also Freitag der Vorwoche sozusagen, einen Husten eingefangen und mit so einem klassischen grippalen Infekt. Also ich war dann übers Wochenende war ich ziemlich platt. Montag, Dienstag im Büro klang ich, also das hatte ich auch, habe ich sehr selten, dass mir die Stimme irgendwie weggeht. Und es waren aber Kollegen am Telefon, die sagten, wer ist da jetzt gerade dran, so, die mich nicht mehr erkannt haben. Und auch ich selber, also ich habe zwei Dinge aufgenommen, wo ich dann nachher selber beim Abhören, bei der Nachproduktion gedacht habe, so mein lieber Schwan, das klingt jetzt aber schon sehr, sehr kratzig. Und das hat sich jetzt inzwischen aber alles wieder eingestellt. So ein bisschen ist noch Husten übrig geblieben. Das kriegen wir jetzt aber auch hoffentlich in den nächsten paar Tagen in den Griff. Mhm. Ja, die Grippewelle war ja bei euch ziemlich unterwegs. Das habe ich auch mitbekommen. Es waren ja einige, die davon betroffen waren. Und es kommt wohl immer mehr im Süden, wenn ich das so richtig mitbekomme. Bei uns Gott sei Dank noch gar nichts. Also bei uns sind alle vollzählig auf der Arbeit und auch im Freundes- und Bekanntenkreis ist noch keiner erkrankt. Aber ich befürchte, das wird bald kommen. Also ja, ich habe jetzt meistens. Neulich hat der Kachelmann irgendwie was getwittert, so eine Karte, so eine Deutschlandkarte, die ziemlich in allen Regenbogenfarben schillerte und nur blau heißt keine Infektion. Alles andere heißt dann irgendwie erhöht oder stark oder super stark, keine Ahnung. Und da gab es nur ganz, ganz wenige Flecken, die noch frei waren. Also da, das sagt ja auch das Robert-Koch-Institut, dass also dieses Jahr 2,7 also mal mehr Infektionen gemeldet wurden. Also wo es in einem normalen Jahr gab es einen Grippefall und jetzt hatten wir halt 2,7. Und das ist natürlich schon ein ziemlicher Hammer. Also das war hier oben, also ich glaube, ist ganz Deutschland betroffen, ist aber in Schleswig-Holstein nahm das Züge an, dass Krankenhäuser die niedergelassenen Ärzte aufgefordert haben, ganz genau zu gucken, welche Patienten stationär aufgenommen werden müssen, weil sie gesagt haben, wir stoßen langsam an unsere Kapazitätsgrenzen. Hier in Husum im Krankenhaus haben Leute zum Teil auf dem Flur gestanden im Bett, weil sie keine Zimmer mehr frei hatten. Also es war schon ziemlich heftig. Ja, aber geht man mit so einer Grippe ins Krankenhaus? Das kommt drauf an. Wenn du ein älterer Mensch bist oder sowieso schon mit den Atemwegen zu tun hast, dann kommst du damit zu Hause unter Umständen nicht mehr klar. Also das kann durchaus sein, dass also gerade Leute, die vielleicht auch selber ein schwaches Immunsystem haben, die sowieso ein bisschen anfällig sind, dass die dann schon genauer beobachtet werden müssen. Also das kann dich schon ziemlich ausnocken. Also Freunde von mir, das sehe ich immer bei Twitter, die schreiben dann irgendwie so, ja, nach anderthalb Wochen konnte ich jetzt mal wieder zum Bäcker gehen, jetzt muss ich mich aber doch wieder schnell hinlegen, ich bin ziemlich fix und fertig. Also das scheint schon ein ziemlicher Hammer zu sein. Ja, das habe ich auch mitbekommen. Also dass es nicht mit ein paar Tagen getan ist, sondern dass man sogar an die eine Woche, die man ja grundsätzlich immer krank geschrieben wird, nochmal eine dranhängen musste und dass sich solche Sachen viel verschleppt haben dieses Mal. Und also ein Kollege, aber das war jetzt schon im Dezember, den hat es da mal erwischt gehabt und der hat das nämlich auch auf die Lunge geschlagen und der hat dann auch eine Lungenentzündung verschleppt und ist dann länger ausgefallen. Also das kann natürlich auch passieren bei solchen Sachen, ja, genau. Wenn man nicht aufpasst. Also deswegen habe ich auch bei mir so ein bisschen hingeguckt, also jetzt war es halt so, ne, der Klassiker, wie das immer so ist. So, dann wirst du krank und dann denkst du dir, eigentlich müsste ich zu Hause bleiben, aber dafür bin ich nicht krank genug und wir sind nur zu zweit im Büro diese Woche. Ach komm, ich gehe mal hin, ich mache dann nicht so lange und mache ein bisschen weniger. Ja. Im Endeffekt wäre es wahrscheinlich schlau gewesen, sich einfach mal zwei Tage hinzulegen. Und also ich habe aber regelmäßig Temperatur kontrolliert. Das war alles völlig normal. Es war überhaupt kein Problem. Insofern habe ich halt dann gesagt, ja gut, dann kann ich es jetzt vor mir selber auch verantworten. Aber es war jetzt schon nicht die allerschlauste Idee, denke ich mal. Also ich bin bis jetzt, wie gesagt, schon ganz gut über den Winter gekommen. Ich trinke aber auch wirklich jeden Tag abends meinen frisch gebrühten Ingwer-Tee. Und da mache ich wirklich eine ganz normale Ingwerwurzel, nehme ich mir daher, schneide dann so ungefähr 1 Zentimeter, 1,5 weg. und brühe das mit Wasser auf, lasse es 20 Minuten ziehen, dann kommt noch eine halbe Zitrone rein. Das schmeckt nicht besonders toll, aber es scheint zu helfen. Oder es ist einfach, ja, die Kopfsache, die da noch mitspielt. Aber ich bin Gott sei Dank, toi, toi, toi, durchgekommen bis jetzt. Ja, das klingt doch gut. Oh, und das hoffentlich auch jetzt, wie gesagt, der Frühling soll ja jetzt kommen, dass das jetzt auch noch anhält. Ja, es wird höchste Zeit. Wir hatten ja hier ein mordsmäßiges Schneechaos, hast du das mitbekommen? Mhm. Ja, habe ich mitbekommen. Also auch ganz, ganz unironisch. Also hier bricht ja sowieso relativ schnell das öffentliche Leben zusammen, wenn es ein bisschen schneit. Aber in Lübeck und in Flensburg, da gab es doch Schnee, der außerhalb des Normalen war. Also wir hatten in Flensburg gab es wirklich Schneeverwehung so um 70 Zentimeter. Wo natürlich Süddeutsche drüber kichern und das ist auch völlig in Ordnung, weil das ist für euch halt Tagesgeschäft im Winter, aber hier gibt's das halt nur alle Jubeljahre mal. Aber, also wir hatten halt wirklich so den Fall, das war jetzt bei uns an dem einen Abend, Dienstagabend, wir waren in der Tanzschule und es hatte sowieso schon so ein bisschen geschneit, es war deutliche Minusgrade, also schöner Pulverschnee. Und innerhalb von anderthalb Stunden, die wir Tanzkurs hatten, waren das auf einmal irgendwie 15 Zentimeter. Mhm. Wo, und das, also, ne, kann man natürlich mit umgehen, das ist alles nicht so schlimm. Aber in Flensburg waren es halt 30. So, und also wir haben uns wurde Material zugespielt von Leuten, die 25 Zentimeter Schnee in der Einfahrt hatten und dann kam immer der Schneeflug vorbeigefahren. Und kaum, dass die Straße frei war, hat der Wind den ganzen Pulverschnee wieder auf die Straße geweht und dann war trotzdem kein Durchkommen mehr. Aha. Ja, so Schneeverwehungen, die sind natürlich ekelhaft, das stimmt. Ja. Die hatten wir jetzt vor 2 Wochen auch, sind wir abends auch mal weggefahren. Jetzt beim benachbarten Tal eigentlich nur rüber, keine grundsätzlich ungefräste Strecke oder so, eigentlich immer schön sauber. Aber kaum, dass der Schneepflug durch war, kam halt wieder so eine Schneewehe und hat wieder von der Wiese was runter auf die Straße geweht und dann kommst du rum ums Eck und dann sind da plötzlich 30 bis 40 Zentimeter Schnee auf der Straße und das ist dann schon ekelhaft, wenn du da reinrauscht mit 70 km/h oder so. Das ist nicht hübsch, das ist nicht angenehm. Nee, gar nicht. Aber so hattet ihr jetzt wenigstens mal wieder ein bisschen Schnee. Gab es denn einen Schneemann bei dir im Garten, wenn du sowas schon hast? Nee, dafür war keine Zeit. Und also dafür lag bei uns dann am Ende auch nicht genug. Also das war das andere Kuriose, dass es halt nicht das ganze Land betroffen hat, sondern wirklich relativ punktuell war. Also so am Anfang ging das so los, so Mittwoch, Donnerstag, würde ich sagen, war halt wirklich so der Bereich rund um Lübeck sehr stark betroffen. Und dann die Tage danach konzentrierte sich das so auf Flensburg und das ganz nördliche Nordfriesland, so Nibel, die Kante, war wohl auch ziemlich viel los. Und ansonsten, also bei uns in Heide, wo ich arbeite, da waren die Straßen komplett frei und bis auf ganz wenige Überbleibsel waren da auch die Wiesen total grün. Und woanders klang es halt echt so ein bisschen nach Weltuntergang. Also dass Kollegen berichtet haben, sie wollten zum Frühdienst ins Studio fahren, haben sich dann festgefahren irgendwo auf dem Weg, selber freigeschaufelt und sind dann auf dem Supermarktparkplatz und haben von da dann berichtet aus dem Schnee und Fotos geschickt und so weiter. Das sind alles so Sachen, wo wir uns angeguckt haben und gesagt, kann doch gar nicht sein, was ist hier los? Ja, das klingt absurd, aber kann durchaus so vorkommen. Das habe ich auch schon mal erlebt. Ich habe im Oberallgäu gewohnt und im Westallgäu gearbeitet und musste jeden Tag, was waren das, 26, 27 Kilometer fahren und habe mich dadurch, dass es bei uns so viel geschneit hat, eben verspätet und kam dann auf meiner Arbeitsstelle an und es war alles frei. Und dann kam ich rein und haben sie gesagt, was ist mit dir los? Wir haben uns schon Sorgen gemacht, dass du einen Unfall hattest. Da sage ich, hallo, bei uns liegt ein Dreiviertelmeter Schnee über Nacht. Mhm. Und das konnten die gar nicht fassen, weil bei ihnen war gar nichts. Ja, also ich hatte das früher passieren. Immer, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, das war halt, die wohnen halt so auf knapp 600 Meter und meine Schule und deren Arbeitsplätze lagen halt alle im Tal, so 300 Meter weiter unten. Und wenn es dann bei uns geschneit hatte, dann haben wir schon die Autos, also die Dächer von den Autos gar nicht mehr freigekratzt, damit wir wenigstens so den Nachweis halten, guck mal, bei uns liegt wirklich Schnee, wenn wir irgendwo zu spät ankamen. Das war da auch relativ regelmäßig so, dass dann im Tal unten halt alles schon weggetaut war und bei uns oben war dann halt alles noch weiß. Naja, aber jetzt kommt der Frühling, jetzt können wir uns drauf freuen. Das war so cool am Sonntag, wir hatten 12 Grad plus. Hier war was los. Die Leute liefen schier in kurzer Hose rum. Das war toll. Alles war draußen, obwohl es überhaupt kein Frühlingswetter war. Bei uns war total grau und diesig, hat immer wieder geregnet, aber trotzdem die Stadt war voller Menschen, die das einfach genossen haben, dass es wieder frühlingsmäßig roch auch einfach. Ja, vor allem 12 Grad ist ja jetzt auch nicht warm, aber zu dem, was wir die Wochen davor hatten, ist es eben ein Unterschied. Wir hatten zum Teil minus 12 Grad. Ja, genau, richtig. Ja. Ich hoffe ja, dass der Winter jetzt dann ein Vorbote ist auf einen tollen Sommer. Bestimmt. Also da bin ich sogar davon überzeugt. Wenn wir so einen knackigen Winter hatten, ist der Sommer meistens sehr schön. Doch, da vertraue ich drauf. Wir werden es erfahren in einem halben Jahr. Was haben wir denn heute für lustige Themen mitgebracht, die wir uns gegenseitig erzählen können? Du hast etwas mitgebracht von einem Clown und von einer Polizei. Jetzt erzähl mal. Genau, es war eine etwas spannende Verfolgungsjagd. Und zwar, also die Überschrift liest sich einfach schon großartig. Polizei und Zirkusclown verfolgen entlaufene Zebras. Es ist so einfach naheliegend, da war ein Zirkus in der Stadt und die Zebras sind ausgebrochen und dann ist erst eine Polizeistreife losgefahren, ist hinter den Tieren her und dann hat auch noch ein Zirkusmitarbeiter schon in Kostüm und Maske als Clown verkleidet auch noch die Verfolgung aufgenommen und hat dann mitgeholfen, die Tiere wieder einzufangen. Ach wirklich, der war schon verkleidet und der war schon, ach so, okay, sehr schön. Das stelle ich mir dann natürlich sehr auffällig vor, ja. Ja, vor allen Dingen, jetzt, weißt du, wenn du jetzt so überlegst, dann hatte der, ich stelle mir das dann so vor, dass der halt auch diese riesigen Clownsschuhe anhat und dann so mit so einem ganz komischen Schritt laufen muss, damit er nicht auf die Nase fällt damit. Und wenn er auf die Nase fällt, dann macht es und dann springt er wieder. Ja, aber die Männer in der Polizeiuniform sind dann nicht wesentlich unlustiger. Also das stelle ich mir dann auch sehr lustig vor. Und wenn das Ganze dann vielleicht noch an Fasching gewesen wäre, dann hätte man sowieso am Verstand zweifeln können. Aber es war ja schon weit drüber, oder? Es war doch jetzt Anfang März, so viel ich weiß. Ja, genau, das ist noch nicht so lange her. Genau. Sehr schön. Und die haben sie aber wieder eingefangen. Soweit ich weiß, haben sie die wieder eingefangen, ja. Ja, wunderbar. Sonst nicht, dass irgendwo auf einer Pferdekoppel plötzlich gestreifte Pferde stehen und das waren dann die Zebras. Ja, oder dass irgendwo im Büro auf einmal ein Clown sitzt, der entlaufen ist und nicht wieder eingefangen werden konnte. Kannst ja auch haben. Oder du kannst auch halbnackte Extremsportler haben, die auch vor der Polizei davonlaufen. Bitte? So was hatten wir nämlich hier unten. Was ist denn da los? Ja, das war leider nur ein Einspalter und allzu viel habe ich daraus nicht rauslesen können, aber ich war fasziniert von diesem Bericht und habe dann versucht, noch ein bisschen mehr rauszufinden, aber leider kann ich nur das berichten, was ich jetzt hier vor mir liegen habe. Da ist ein Mann, der nur in Shorts und Badeschlappen bekleidet war, durch den kleinen Ort Diedorf bei Augsburg gerannt und ist im Wald verschwunden. Und das bei minus 16 Grad. Und eine Zeugin, die das gesehen hat, die wollte ihn erst aufhalten und hat ihn auch angesprochen, aber er hat nicht darauf reagiert und deswegen hat sie die Polizei dann verständigt. Und die ist dann mit Suchhunden, also solchen Diensthunden und auch mit dem Hubschrauber auf Suche gegangen und hat den Mann da auch tatsächlich gefunden. Und es hat sich dann herausgestellt, und das ist jetzt leider etwas schade, dass da nicht mehr drin steht, dass es sich um einen Extremsportler handelt, der in den vergangenen Tagen bereits mehrfach in dieser Gegend gesehen worden war, dass er nämlich eben dort langgelaufen ist, Richtung Wald. Sie schreiben leider nicht, welche Extremsportart er betrieben hat. Und deswegen dachte ich bringe das Thema einfach mal mit, weil ich von dir gerne wissen möchte, wer denn bitteschön Extremsport in Shorts und Badeschlappen betreibt. Ironman-Triathleten. Du meinst, er ist geschwommen? Naja, also die schwimmen ja dann irgendwie 80 Kilometer und rennen dann 120 oder keine Ahnung was. Aber nicht in Schlappen. Ja, vielleicht hat jemand seine Turnschuhe geklaut oder er wollte, also so wie manche Leute mit Gewichten an den Fußgelenken laufen, damit sie mehr Schnellkraft entwickeln, hat er sich vielleicht gedacht, schafft er sich ein anderes Handicap drauf, Badeschlappen. Mich irritiert das auch, dass es geheißen hat, er ist Richtung Wald gelaufen. Wenn er jetzt Richtung See gelaufen wäre, dann wäre ja die Antwort schon da gewesen. Dann hat er wirklich versucht, dann vielleicht in der Eiseskälte so Eisschwimmen zu machen oder irgend sowas. Aber mehr gab der Zeitungsbericht leider nicht her und ich habe dann die ganze Zeit gegrübelt, was das wohl gewesen sein könnte. Ja, das ist, also das ist wirklich sehr merkwürdig. Vielleicht war das aber auch einfach nur ein Exhibitionist. Der sich rausgeredet hat. Naja. Ist nicht mehr aber dazu gekommen, auch noch die Hose auszuziehen und dann sagt man, musst du irgendwie was überlegen. Da, ich mache hier, ich trainiere für die Weltmeisterschaft im Hosenloslaufen. Wussten sie das nicht? Aber ziehen die sich ganz aus? Ich dachte, keine die... Ahnung. Mir ist das Gott sei Dank noch nicht über den Weg gehüpft, aber ich weiß es nicht so recht. Ich möchte weder das eine noch das andere sehen. Spricht man davon hüpfen oder von schwingen? Sag du mir das. Das dieser bescheuerte Witz, wo dieses Pärchen beim Abendessen sitzt und sie liest in der Zeitung und sagt, guck mal hier, die Polizei sucht einen Exhibitionisten, der im Park Frauen belästigt. Wäre das nicht was für dich? Na. Dann erzähl mir lieber eine lustige Story von einem Autoknacker. Ja, das war auch, das war ganz, ganz großartig. Also, da will ein Typ in ein Auto einbrechen, weil er auf dem Beifahrersitz sieht er irgendwie, keine Ahnung, Wertgegenstände liegen. Ich krieg's jetzt nicht mehr zusammen, was das war. Ich sag jetzt einfach, Laptop hätte ich jetzt auch gesagt und Handy und so eine Geschichten. Und er will sich das also schnappen, schlägt die Seitenscheibe ein vom Auto, greift rein, beugt sich so rein und sieht dann erst, auf der Rückbank liegt die Besitzerin des Autos und schläft, weil die eine kurze Pause gemacht hat. Und die wird halt natürlich wach durch den Krach. Und rappelt sich so auf und sagt, was ist hier los? Und er sagt, oh nee, sorry, und beugt sich wieder raus und rennt weg. Das fand ich einfach wahnsinnig witzig von der Situation her. Ja, vor allem halten wir da wieder die Seitenscheibe, die eingeschlagen wurde, gell? Das ist ja unser Problem. Ja, funktioniert genau. Das oder nicht? Wie hat der das hingekriegt? Kann ja sein, dass der einfach das entsprechende Werkzeug dabei hatte, das man dafür braucht. Vielleicht hatte der diesen Scheibenknack, von dem du erzählt hast. Bums. Ja. Vielleicht macht er das öfters und weiß, wie es geht. Eben. Und hat halt dieses Mal nicht damit gerechnet, dass da jemand drin sitzt im vermutlich kalten Auto. Wir haben ja immer noch hier eine kalte Jahreszeit. Mhm. Und da schläft drin. Ja, da rechnest du ja aber auch wirklich nicht mit. Andererseits, wenn er schon so clever ist, ins Auto zu spähen und zu gucken, was da an Wertgegenständen liegt, also dann hätte er auch auf der Rückbank die Dame entdecken können. Oder sie war so unter Jacken und Decken verborgen, dass er es nicht gesehen hat. Aber das kann ich mir eigentlich oder auch nicht er hat einfach nicht mit gerechnet, weißt du? Ja. Wenn du da ein Auto aufknacken willst, du guckst rein und schaust nach, keine Ahnung, Autoradio, Navigationsgerät, siehst dann auch noch so einen tollen Laptop auf dem Fahrersitz liegen oder irgend sowas. Mhm. Und da rechnest du doch nicht mit, dass da noch jemand drin liegt bei der Kälte. Nee. Kaum. Wenn die Scheiben dann vielleicht in dem Moment auch nicht beschlagen sind oder irgend sowas, würde ich damit jetzt nicht unbedingt rechnen. Ja. Haben sie den noch geschnappt? Zwei Zeugen konnten den Mann zunächst verfolgen, verloren ihn dann aber aus den Augen. Die Polizei konnte dank der Beschreibung der Zeugen und der Autofahrerin den Tatverdächtigen kurze Zeit später in der Nähe des Tatorts vorläufig festnehmen. Ah ja. Der 27-Jährige, der wegen anderer Delikte bei der Polizei kein Unbekannter ist, bestreitet die Tat. Die Polizei kommentierte den Fall, ein PKW aufzubrechen, in dem die Fahrerin noch sitzt, macht keinen Sinn. So. Nicht wirklich, nein. Kein bisschen. Naja, aber wenn der schon öfters geknackt worden ist, scheint der auch kein Heller zu sein. Ja. Das, also es gibt ja einfach eine Menge Leute, die sich dann sozusagen darauf spezialisieren und so ihren Lebensunterhalt verdienen. Also das hatten, als ich noch in Kiel wohnte, war das in dem Viertel, wo ich da war, da war das eigentlich so an der Tagesordnung, dass irgendwelche Keller- oder Dachbodenabteile aufgebrochen wurden von Leuten, die da nach irgendwelchen Wertgegenständen gesucht haben. Ja, es ist halt also klassisch Beschaffungskriminalität im Normalfall, ne? Dass die sich dann in irgendwelche Häuser schleichen. Das ist ja auch relativ leicht. Im Mehrfamilienhaus klingelst du halt und irgendein Idiot drückt dir immer sofort auf den Summer, ohne nachzufragen. Und dann bist du halt relativ schnell auch im Keller. Die sind, in Kiel ist das so, dass die halt relativ schlecht gesichert sind. Das sind so Dachlattengestelle mit so Maschendrahtzaun dran genagelt und da kannst du natürlich dann ganz genau reingucken und kannst ganz genau gucken, was ist da drin. Die Vorhängeschlösser kriegst du auch relativ schnell auf. Und dann, das ist für viele, ist das ein relativ leichtes Geschäft. Zumal man kennt sich nicht mehr so unbedingt unter den Nachbarn. also in dem Haus, wo wir zuletzt gewohnt haben, meine Frau und ich, da ist ständig irgendjemand neu eingezogen und also war eigentlich jedes Wochenende stand ein Umzugswagen vor der Tür. Keine Ahnung, wer da gewohnt hat. Wir haben Pakete immer nur noch rausgegeben, wenn derjenige auch einen Personalausweis dabei hatte, weil wir einfach nicht sagen können, ob das jetzt der Nachbar ist. So, und da kann natürlich auch irgendjemand dabei gewesen sein, der da gar nicht wohnt. Ja, aber lagert man im Keller irgendwelche Wertsachen? Also gut, man muss das Fahrrad vielleicht unten einschließen, das kann einen gewissen Wert halt haben, aber dass ich irgendwelche Laptops, Computer oder Fernseher unten lagere, ist doch eher gering. Ja, aber für die Leute hat alles einen Wert. Die nehmen erstmal alles mit und wenn die da nur einen Fünfer für kriegen, dann reicht das ja schon. Ja, nicht schön. Wir bauen ja auch gerade eine Wohnung um und da achten wir jetzt auch drauf, dass wir den bestmöglichsten Diebstahl- oder Einbruchsschutz in unseren Türen und Fenstern haben und mehr kann man da, glaube ich, nicht machen. Nö. Die Mindestanforderungen, die werden wir da sicherlich einhalten können und ein bisschen mehr sogar. Aber ich glaube, wenn es jemand darauf absieht und sich wirklich darauf spezialisiert hat, wird man da auch keine Chance haben. Am besten wird es immer noch sein, wenn man aufmerksame Nachbarn hat, die öfters mal laut gucken, laut rüber gucken. Ja, genau. Das ist wirklich das Einzige, was hilft. Also regelmäßig irgendwie, dass das Licht an ist, dass das Haus bewohnt aussieht, das hilft schon enorm. Das ist etwas, das ich zum Beispiel bei uns in Husum in der Straße vermehrt sehe. So abends ab 21 Uhr, wenn du hier die Straße längs geht, ist alles dunkel. Die Leute haben noch nicht mal Außenlicht an oder irgendwie. Die sitzen dann halt vielleicht im Wohnzimmer, haben nach hinten raus, haben sie Licht an. Aber ansonsten nach vorne, das sieht aus, als wäre da keiner zu Hause. Und das gibt's bei uns eigentlich nicht. Also ich hatte in dieser Wohnung geht das nicht. In der letzten hatten wir das Außenlicht so umgebaut, dass es automatisch an und ausgeht nach Tageszeit und Dämmerlichtzustand. Aber wenn wir länger weg sind, dann ist hier immer irgendwo sind irgendwelche Lampen, die an Zeitschaltuhren hängen, die unregelmäßig an und ausgehen. So eine Geschichte. Ne? Und natürlich halt Nachbarn, die dafür sorgen, dass keine Post im Briefschlitz steckt über Tage, sondern dass die halt zumindest irgendwie verschwindet, dass da halt einfach ja kein, nicht den Eindruck erwächst, dass keiner da ist. So, das hilft ja einfach ganz enorm. Ja, ich glaube, da habt ihr schon viel getan, ja. Wenn ihr sowas darauf achtet und sowas tut, dann ist da schon viel passiert. Muss ich mir nur noch angewöhnen, dass ich nicht immer vorher ankündige im Podcast oder Social Media, wenn ich nicht da bin. Ja, das Problem haben wir auch. Also wir hatten bis jetzt immer jemanden im Haus, der hier gewohnt hat. Mhm. Und wenn wir dann, jetzt Lea leider nicht mehr und da haben wir uns auch schon überlegt, was wir da machen. Vielleicht werde ich dann eine meiner Nichten einladen, dass sie dann in der Zeit hier wohnen können oder so. Das wäre eine Alternative. Oder ja, wie du gerade gesagt hast, auf keinen Fall vorher ankündigen, was los ist und wo man gerade ist und so. Ja, und was ich jetzt halt immer häufiger mache, wenn ich Urlaubsfotos poste bei Twitter, dass ich halt meine Twitter-App dann vorprogrammiere. Also ich kann das halt so einstellen, dass ich einen Tweet fertig mache und da auch ein Foto dranhänge oder sowas und sage dann, okay, aber es wird erst in 14 Tagen veröffentlicht. Und dann ist das halt im Zwischenspeicher der App und wenn dieses Datum, dieser Zeitpunkt erreicht ist, dann geht der Tweet raus und dann schreibe ich halt mit 2 Wochen Verspätung, wie wahnsinnig schön das jetzt gerade da und da ist. Ich bin aber in Wirklichkeit schon wieder längst zu Hause. Wobei ich ehrlich gesagt bin, so kompliziert brauchen wir eigentlich gar nicht denken, denn ich denke, keiner, der weiß, wo du dich gerade aufhältst, fährt los und bricht in deine Wohnung ein. Alles schon passiert. Die einbrechen, das sind... Ach, ich weiß es nicht. Nee, natürlich. Die einbrechen, das sind genau diese armen Würstchen, die das machen, um irgendwie an Wertgegenstände zu kommen. Und da gab's jetzt im vergangenen Jahr einen Fall, da hat die Husumer Polizei einen Menschen festgenommen und schlagartig ist die Zahl der Einbrüche um 40% zurückgegangen. Genau, also das war halt so ein klassischer Intensivtäter, der einfach überall eingestiegen ist, wo es nur ging. Und wir haben hier vor allem hier unten die Banden, die sich absprechen und wo uns mehrere sind. Da fahren also vorher irgendwelche Autos durch die Siedlung und suchen die Häuser aus, haben das Ganze ausgekundschaftet und ein paar Tage später kommen die dann. Und die kommen auch bei Tageslicht. Also die kommen nicht nur nachts, die kommen auch bei Tageslicht, steigen über den Balkon ein oder irgend sowas, weil hier halt auch sehr viele wohnen, die tagsüber arbeiten. Und Rentner gibt es hier kaum noch. Und dann ist halt die ganze Siedlung fast leer. Und es ist halt dann dumm. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist, und da gibt es aber ja gute Präventionstipps von der Polizei. Da kann man sich auch solche Experten von denen durchaus auch mal ins Haus holen und kann mit denen einfach mal durchsprechen, was man tun kann, um möglichst also Maßnahmen zu ergreifen, um sowas halt zu vermeiden. Genau, ja. Wir haben uns da auch drüber informiert, was man machen kann und was üblich ist und welche Erfahrungen sie gemacht haben. Und da war auch, also Lärm machen wollen sie selten. Sie wollen innerhalb von 2 Minuten im Haus sein. Wenn sie das nicht schaffen, hören sie normalerweise schon wieder auf, weil es dann zu riskant wird. Und das Beste, was du haben kannst, sind neugierige Nachbarn. Und das ist immer wieder so, wenn das Umfeld stimmt und die Leute wirklich aufeinander achten und mal mit offenen Augen durch die Siedlung gehen und so, dann sei das Beste. Also gute Verhältnisse zum Nachbarn, sagen sie immer wieder, sei Gold wert. Ja, oder du machst dir einfach eine Einbruchssicherung mit einem sehr, sehr großen Regenwassertank und spülst die Einbrecher einfach weg. Du kennst die Geschichte? Nein. Nein, aber du wartest darauf, dass ich sie dir erzähle. Ja. Ja, 4 Männer aus dem württembergischen Tannheim, das ist bei uns in der Nähe von Memmingen, haben an der sogenannten Pool-Challenge teilgenommen. Ich weiß nicht, ob du davon mitgekriegt hast, das ist jetzt gerade so unter den Firmenmitarbeitern und unter diversen Vereinen sehr in. Gerade bei der kalten Jahreszeit jetzt hier ging es halt eben drum, entweder mit nackten Füßen durch einen kalten Schnee zu laufen oder eben in ein kaltes Wasser zu springen oder so und dann eben andere dafür zu nominieren, das ebenfalls nachzutun. Und im Zusammenhang damit dann eben gleichzeitig irgendetwas Gutes ja zu unterstützen, zu spenden an irgendeinen anderen Verein. Und jetzt ist es eben passiert, diese 4 Männer haben sich gedacht, sie nehmen den LKW-Kipper von ihrer Firma, bauen dann diese Kippwanne, die oben auf dem LKW ist, um zu einem Swimmingpool, haben dort auch dann warmes Wasser reinlaufen lassen, damit sie nicht also ganz arg frieren müssen. Und dann sind eben diese 4 Männer reingestiegen und der 26-jährige Lastwagenfahrer wollte jetzt rückwärts in eine Halle fahren und dabei geriet das Wasser beim Anfahren so stark in Bewegung, dass die 4 Männer dann vom Wellengang umgeschmissen wurden und über die Ladebordwand gespült wurden. Alter. Und dann sind die nämlich aus ungefähr 2,50 Meter Höhe aus diesem Kipper rausgefallen und auf den Boden geknallt. Und 2 davon sind sogar etwas schwerer verletzt worden. Die anderen beiden haben es dann ein bisschen besser überlebt. Aber das Ganze ist, wie gesagt, nicht ganz glimpflich ausgegangen. Ja, das ist ganz schön dämlich. Ja, ich meine, die Idee an sich ist ja schon mal ganz lustig, da in so einem Hänger ein Poolbad aufzubauen, ein schönes Pool, schönes warmes Wasser reinlaufen zu lassen, ist ja mal ganz nett. Und ich hätte ehrlich gesagt auch nicht vermutet, dass so ein bisschen Rückwärtsgang rein und ein paar Meter in die Halle fahren, dass das dann schon so eine Welle auslöst, dass einem die Füße unter dem Boden, also unter dem Körper weggezogen. Naja, dann wird der schon ziemlich ruppig angefahren sein. Ne? Vielleicht ist er auch von der Kupplung gerutscht oder irgend sowas, aber... Also, ja, da könnte man grundsätzlich mit rechnen, dass sowas passiert, beziehungsweise man könnte auch sich überlegen, dass wenn das Wasser in Wallung kommt, dass man sich dann eben sicherlich nicht mehr irgendwo festhalten kann. Glaubst du das? Glaubst du, du kannst dich dann nicht am Rand festhalten, sondern der Schwung ist dann so dermaßen, dass die Füße weggezogen werden? Ja. Stell dich doch mal ins Wellenbad. Oh ja, ich kenne das. Ich wäre als Kind mal beinahe ertrunken im Wellenbad. Aha. Ja, aber da hatte ich nichts zum Festhalten. Ich war also mitten in einem Pulk von ganz vielen Menschen, die um mich herum gepaddelt und geschwommen sind. Und mir ist einfach die Kraft ausgegangen und ich kam nicht mal Richtung Beckenrand. Das war halt das Problem. Aber wenn du dich wirklich festhalten kannst und der sagt, denn? Ich war jetzt zurück. An der Ladebordwand? Also ist doch, das glaube ich, mit nassen Fingern? Nee, reicht das glaube ich nicht. Also du kannst es nachvollziehen, dass es so passiert ist. Ja. Also ich hätte auch noch gedacht, dass die dann, wie gesagt, die Füße weggezogen kriegen und ins Wasser fallen, aber dass die dann kopfüber, wie bei so einem, wie auf dem Schiff, auf dem Wellengang über die Reling fallen, das hätte ich nicht gedacht. Naja, also sie werden den Pool ja auch entsprechend voll gemacht haben da hinten. Also, und das, doch, das kann ich mir schon vorstellen. Dass sie da so richtig rausgeschwappt sind. Also wie gesagt, da gehört, glaube ich, ein bisschen was dazu. Also der wird schon, wird nicht gerade langsam gefahren sein oder nicht gerade sanft angefahren sein. Und ich glaube auch nicht, dass man mit der ersten Welle rausgeschwappt wird, aber doch, das stelle ich mir schon vor. Kann passieren. Ja. Ja, offensichtlich geht's, denn sie haben es ja bewiesen, aber da sieht man mal wieder, also zu viel Dummheit sollte man sowas mit sowas nicht machen, also zu viel Quatsch. Verrückt. Ja, und du hast auch was gesehen auf der Autobahn, aber das war jetzt nicht der LKW-Fahrer, der noch über die Autobahn gefahren ist. Naja, zum Glück nicht. Okay. Und zwar haben wir eine Autobahn in unserem freundlichen Nachbarbundesland in Mecklenburg-Vorpommern, die A20, die unter einem sehr schlechten Stern steht. Also die ganze Autobahn steht unter einem sehr schlechten Stern. Perspektivisch soll die irgendwann mal von Berlin durch Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein an Glückstadt vorbei unter der Elbe durch bis irgendwo Richtung Cuxhaven reichen. Soweit sind wir noch längst nicht. Im Augenblick endet die A20 in Schleswig-Holstein kurz vor Bad Segeberg. Und eigentlich sollte sie in der letzten Legislatur schon weitergebaut werden, bis zumindest an die A7 ran. Das haben sie nicht geschafft, weil sie halt, keine Ahnung, Idioten sind, ich weiß es nicht. Und das Schöne ist eigentlich immer, dass die schleswig-holsteinische Opposition die ganzen Jahre immer gesagt hat, guckt nach Mecklenburg-Vorpommern, die haben innerhalb weniger Jahre die Autobahn fertig bekommen. Naja, und die Quittung kriegen wir jetzt gerade. Denn bei Triebsees in Mecklenburg-Vorpommern hat sich inzwischen ein, ich glaube, 70 oder 80 Meter großer Krater aufgetan, wo die komplette Autobahn drin verschwunden ist. Das ging damit los, dass es Risse gab und dass ein Teil der Standspur abgebrochen ist und weggesackt ist. Und dann wurde dieses Loch immer größer. Da haben sie erst nur eine Fahrtrichtung gesperrt und dann irgendwann haben sie gemerkt, na, das reicht nicht, wir sperren mal lieber die ganze Autobahn. Und jetzt ist das wirklich ein einziger Krater und dieses ganze Ding ist komplett weggesackt auf einer Wahnsinnslänge. Und jetzt stehen sie alle da und sind ganz furchtbar traurig und sagen, oh Mann, unsere schöne Autobahn. Moment. Nochmal zum Mitschreiben. Die ist nagelneu gebaut worden. Ja. Ah, und die sackt weg. Es gab immer wieder Probleme auf der Strecke. Was weiß ich, dann haben sie irgendwie bei der Asphaltschicht, haben sie irgendwelche Wassereinschlüsse gehabt beim Bau. Dann gab das Blasen, als es Frost gab. Dann mussten die einzeln aufgebohrt werden. Dann kam wieder neues Wasser rein, dann gab es Schlaglöcher, dann musste das geflickt werden. Das war also diese ganze Autobahn, das hat von vorne bis hinten nicht funktioniert. Die Kollegen aus Mecklenburg-Vorpommern vom NDR haben eine sehr schöne Zeitleiste gemacht, was es da alles für Probleme und Schwierigkeiten gab, nachdem die Autobahn gebaut worden ist. Und jetzt haben sie also, das Problem scheint zu sein, dass es da einen ziemlich moorigen Untergrund gibt, dass es also, dass der Untergrund einfach nicht stabil ist und dass sie da also einfach ja nicht so gut mit gerechnet haben. Das ist halt auch ziemlich unberechenbar im Straßenbau. Es gibt da auch einige Beispiele aus Schleswig-Holstein, wo das alles ziemlich schwierig ist. Und es scheint da kein richtiges Verfahren zu geben, wie man eine Straße auf so einem moorigen Untergrund bauen kann, dass sie dann halt auch wirklich dauerhaft hält. Und gerade eben bei so einer starken Belastung wie einer Autobahn. Ja, und das ist jetzt ziemlich, ziemlich ärgerlich, das Ganze. Ja, unglaublich. Und nicht mal mehr Autobahnen können wir bauen. Nee, das ist vorbei. Ist Deutschland ja schon peinlich. Allerdings, wenn nicht mal mehr das funktioniert. Ja, das ist ganz schön tragisch, ehrlich gesagt. Ach Gott, oh Gott. Okay. Ja. Und also vor allen Dingen, wenn du das siehst, halt, das ist wirklich so ein richtiges Loch, wo halt die Autobahn so abbricht und dann ist alles voller Sand und Straßentrümmer. Mhm. Und dann stehen da irgendwelche Menschen in orangefarbenen Jacken und können nicht viel mehr machen als gucken und sagen, oi. Aber habe ich das richtig verstanden? Die waren noch nicht freigegeben für den Straßenverkehr, oder? Doch, sind Autos gefahren. Okay. Und zum Glück gibt es halt auch eine sehr enge Überwachung, dass also die Straßenmeisterei da ja auch regelmäßig längs fährt und diese Streckenkontrollen macht und die haben dann irgendwann Risse festgestellt im Asphalt und haben dann sicherheitshalber die Autobahn erst teilweise und dann ganz gesperrt. Also es ist niemand verletzt worden bei der ganzen Geschichte. Aber jetzt gibt's halt das Problem, dass sie jetzt schrittweise die kaputten Stellen abbauen müssen, solange bis sie halt dann an stabile Teile der Autobahn kommen und müssen das dann halt neu machen. Es gibt da auch schon eine Idee, wie sie es anstellen wollen. Das Problem an der Sache ist halt, naja, das ist halt eine laufende Autobahn. Das heißt, da gibt's dann doch ein bisschen Verkehr. Und der wird jetzt von der Autobahn abgeleitet durch ein Dorf, dessen Hauptstraße für diese Massen an Verkehr so gar nicht ausgelegt ist. Und das heißt, das muss jetzt halt auch noch alles wieder eingerichtet werden, so eine Behelfsstraße, die um dieses Loch herumführt und dass der Verkehr eben nicht durch dieses Dorf geleitet wird. Auch das dauert mehrere Monate, bis man sowas wirklich fertig hat. Aber sowas überprüft man doch vorher. Also wenn man weiß, dass man mit Mooren Probleme hat und dort eben nicht keine Straße bauen kann, dann muss man doch die Straße umbauen oder anders verlaufen lassen oder irgend sowas. Also solche, da nimmt man doch Bodenproben und guckt, wie das verläuft, oder nicht? Ja, es hat ja auch eine Weile gehalten. Also die ist ja jetzt, also das hat ja, ging ja einige Zeit lang auch gut. Und wie gesagt, wir haben mehrere Beispiele auch in Schleswig-Holstein, wo genau das Gleiche passiert. Also nicht ganz genau das Gleiche, das ist keine Straße ist weggesackt, sondern die werden dann halt zu solchen Buckelpisten. Also da gibt es zum Beispiel hier in Husum, das ist gerade durch die durch Extra 3 ziemlich bekannt geworden und durch die Presse gegangen. Da haben sie es halt so gemacht, dass sie mehrere wie so Säulen, so Säulenfundamente in den Boden eingelassen haben, haben da die Straße drauf gebaut. Naja, und dann ist halt die Straße trotzdem abgesackt und durch diese Säulen gibt es jetzt halt so Buckel in der Straße und da gibt es eben dann Streit zwischen Straßenbaufirma, Kreis und Versicherung, wer denn jetzt dafür aufkommen muss, und jetzt haben sie endlich eine Lösung gefunden. Eine andere Bundesstraße, da haben sie dann über Jahre hinweg den Untergrund trocken gelegt, haben also ganz viele Pumpen installiert und das Wasser rausgezogen. Ein Teil der Straße ist auf so einem, ja, wie so eine Art Ponton gebaut, der schwimmt regelrecht auf dem Moor. Das sind alles so Techniken, die man da ausprobiert, und ja, es funktioniert mal besser und mal schlechter. Das muss man sich mal vorstellen, in den Emiraten werden ganze Städte im Meeressand aufgebaut und Holland vergrößert sich immer mehr ins Meer hinein und solche Sachen. Da muss man doch eine gewisse Technik haben, wo man weiß, wie man damit umgehen muss. Ja, das ist aber was völlig anderes. Das ist erstaunlich. So, also, ja, aber es ist ja auch feucht. Naja, aber also so Holland hat jetzt auch damit aufgehört, aus Naturschutzgründen sich weiter zu vergrößern. Aber da geht's halt, da musst du halt auch nicht viel mehr machen als einen neuen Deich aufschütten und das Meer sozusagen abteilen und dann bist du eigentlich relativ schnell fertig. Und in den Emiraten, naja, wenn die nicht den Sand immer wieder neu aufschütten würden, dann wäre die schöne Insel jetzt auch langsam weg. Ja, also da hängt schon eine ganze Menge Arbeit dran und im Fall der Emirate natürlich auch unendlich viel Geld. Und ja, das ist halt ein Problem. Man muss halt die Sachen dann permanent unterhalten oder warten. Und das scheint bei einer Autobahn oder überhaupt bei einer Straße nicht so leicht zu sein. Ja. Aber dass man dir da irgendwelche, keine Drainage oder ach, was weiß ich, alles legen kann. Na, wo willst du denn hintrainieren, wenn es überall moorig ist? Also das Wasser muss ja irgendwie weg. Aber ja, sie wollen jetzt halt mit einem Ständerwerk, glaube ich, versuchen, ob sie dem Herr werden. Und wenn sie schlau sind, machen sie nicht einfach nur einen Ständer, sondern auch gleich eine Platte oben drüber, dass es nicht so eine Buckelpiste werden kann. Mhm. Und das wäre auch jetzt fatal, glaube ich. Mhm. Ja, kein Asphalt, sondern Betonplatten. Oder didin, so, didin, ja, didin, genau. Didin, didin. Dann kannst du wieder, oh ja, herrlich. Oh. Ach genau, das war diese Autobahn. Die hatten dann gesagt, sie haben irgendwie einen tollen, nagelneuen Asphaltbelag verlegt und der besonders super ist, und dann stellt sich aber raus, das war dann halt so ein, es wurde dann landläufig Brüllasphalt genannt, dass also die Fahrgeräusche unglaublich laut wurden, anstatt dass sie geschluckt wurden und so eine Geschichten. Also die haben da, also dieses Autobahnstück, das ist eigentlich kein Beispiel von besonders guter Ingenieurskunst. Ja, vielleicht müssen sie noch ein bisschen üben. Ja. Ja, das könnte helfen. Gut, ich finde keine Überleitung zum nächsten Thema. Wie kommt man von Autobahn auf 3 Kilometer? 3 Kilometer Autobahn sind. Du warst schon mal deutlich besser. Naja, gut, das war ein Versuch wert. Marco vom Kastenfisch-Podcast hat uns darauf hingewiesen, auf einen Zeitungsartikel, dass Diebe einen Eimer mit 3 Kilometer geklaut haben. Ja, den haben sie bestimmt nach Süddeutschland gebracht oder nach Baden-Württemberg und an Bahngleis gelegt. Da hatten wir doch was. Genau, das war das. Also sie haben einen Kühlanhänger aufgebrochen und diesen Eimer mitgenommen. Der Wagen stand auf dem Gelände einer Gesamtschule und offenbar handelt es sich um besonders hungrige Einbrecher, schreibt die Neue Westfälische, denn Zeugen beobachteten ebenfalls im Kreis Düren den Einbruch in eine Imbissbude. Es ist laut Polizei unklar, ob es sich um denselben Täter handelt. Die Einbrecher sind dort jedoch an der Eingangstür gescheitert und sind ohne Diebesgut von dannen gezogen. Ja, aber ich glaube schon auch, dass es darum ging, dass jemand das Mett brauchte, um es an diesem Bahnsteig abzulegen in irgendwo in Baden-Württemberg. Genau. Bei Karlsruhe irgendwo. Genau. Genau. Aber jetzt mal langsam, wo war das vor einem, der Kühlanhänger stand wo? Auf dem Hof einer Gesamtschule, ja. Warum braucht die Gesamtschule 3 Kilogramm Mettwurst und warum lagern die das draußen vor der Tür anstatt im Kühlschrank in der Halle oder so? Naja, ich nehme mal an, dass es in der Kantine vielleicht Mettbrötchen zu kaufen gibt. Und ja, aber naja, es kann ja sein, dass der Kühlraum gerade defekt war, keine Ahnung. Oder der stand zufällig da. War gerade am Anliefern und ja. Musste bis zum nächsten Tag warten, bis die Küche geöffnet hat. Hat sich auf den Rücksitz gelegt und statt dieser Scheibe die Tür aufgebrochen. Ja, ist ja schon sehr seltsam. Und vor allem, was machen die damit? Die müssen ja wirklich eine Grillfete feiern und Chibab-Chichi auf dem Grill haben wollen oder irgend sowas. Und 3 Tage später in den Kiosk einbrechen und das Bier da rausholen oder irgendwas. Also ist ja schon sehr seltsam. Das war am selben Abend. Ach so, am selben Abend. Der Einbruch in den Imbiss. Na, die wollten da aufgrillen, die haben eine Fete gehabt. Das kann schon sein, aber grillt man Mett? Ich kenne das eigentlich nur, dass man das aufs Brötchen schmiert mit lecker Zwiebeln drauf. Ja, ist das nicht auch nur Hackfleisch, wurde dann, nee? Völlig anderes. Okay. Also das ist, es ist halt Schweinefleisch in durchgewolft, aber also es ist halt, ich würde nicht auf die Idee kommen, Mett zu grillen, ehrlich gesagt. Weiß gar nicht, warum. Ich habe jetzt gedacht, das wäre so Hackfleisch und daraus machen, aber hier unten, wir essen keine Mett-Sachen. Also wenn du in Allgäuer sowas rohes Fleisch vor die Nase setzt, dann rümpft dir die Nase. Also sowas. Das ist genau der Grund, warum ich nicht ins Allgäu ziehen würde. Keine Mettbrötchen mehr. Mm-mm. Aber Weißwürstele und Leberkäse. Ja, das ist alles ganz schön und gut, aber das ist doch kein Ersatz für ein schönes Ganz Bett. Viel Käse zum Überbacken. Ne, ich weiß es nicht. Ne, keine Ahnung, aber ich dachte immer, das wäre das. Aber du musst dich besser auskennen als Norddeutscher. Ist das echt was anderes? Also es ist schon von der Konsistenz her, finde ich's unterschiedlich. Also so Mett ist halt so ein bisschen fast so ein bisschen breiartig und du hast ja, wenn du Schweinefleisch durchlässt, dann hast du ja sieht ja so ein bisschen würmchenartig aus, sag ich mal, ne? Was aus dem Fleischwolf rauskommt, das allein dadurch unterscheidet sich das schon und vor allen Dingen ist Mett halt auch gewürzt. Also das normale Hack, das kriegst du ja ungewürzt. Ja, das ist ja schnell gewürzt. Ja, klar. Aber rein, so, Zwiebeln rein. Ja, genau, richtig. So, und das machst du halt bei Mett, ist das schon vorbereitet. Wenn du dann Mett kaufst, dann ist das schon fix und fertig zum Verzehr. Und dann ja, ist halt das Einfachste, ist wirklich auf ein Brot zu schmieren, ein paar Zwiebelringe draufzulegen und guten Appetit. Okay. Ich frage mal meine Mutti, die hat das früher öfters mal gemacht, aber kam bei uns, wie gesagt, nicht so besonders gut an. Und deswegen kenne ich das jetzt auch nicht weiter. Also okay. Dann werden wir, wenn du das nächste Mal hier oben bist, eine Mettverkostung machen. Ja, genau. Und dann holen wir ein Mettbrötchen und ein bisschen Hackfleisch vom Metzger und schmieren beides auf Brot und dann gucken wir uns den Unterschied an. Den Unterschied, das können wir gerne machen. Siehste? Aber das Hackfleisch muss natürlich auch gewürzt sein, ist ja schon klar. Also das wird ja dann auch nicht rot drauf geknallt. Und dann probieren wir das. Und genau. Dann müssen wir ja noch die Scheibe einschlagen bei dem Auto. Das müssen wir ja auch. Auch das noch, richtig. Dann können wir uns entweder vorher stärken oder danach den Sieg feiern. Nee, Moment, den Sieg wollen wir ja feiern mit einem Döner. Richtig, da war ja mir ja noch was. Gut, dass du mich dran erinnerst. Schon wieder vergessen. Ach ja, am besten komme ich hoch, wenn ihr euren Feiertag habt. Ja, den haben wir jetzt neu. Endlich haben wir mal einen Feiertag. Und zwar haben sich die Nordbundesländer dafür stark gemacht, dass der 31. Oktober jetzt offiziell ein Feiertag wird. Das haben wir letztes Jahr gehabt. Gab es ja bundesweit den Feiertag anlässlich 500 Jahre Reformation. Und das fanden die Leute so toll, dass wir mal einen Feiertag haben, dass sie gesagt haben, das wollen wir jetzt immer. Und dann hat man sich relativ schnell darauf geeinigt, dass man den 31. Oktober jetzt dauerhaft bei uns als Feiertag einführt. Und jetzt haben wir 10 Feiertage im Jahr in Schleswig-Holstein gegenüber den 27, die ihr, glaube ich, habt. Nee, wir haben 13. Ja, außer bitte, aber ihr feiert ja wirklich 14. alles. Jesu Konfirmation, Marie, neue Schuhe. Also, ja, aber das sind ja alles keine Feiertage. Wir feiern es vielleicht, aber es sind ja keine Feiertage. Das ständig erzählst du mir, dass ihr frei habt und das hier irgendwie und da ist dieses und ach. Es sind trotzdem nur 13. Wie gesagt, nur 13, also allein nur schon. Nur 13, ja. Also, das ist das eigentliche Nord-Süd-Gefälle. Zahl der Jetzt Feiertage. Haben wir es endlich. Genau, richtig. Seit 3 Jahren überlegen wir, was der Unterschied zwischen Norden und Süden ist. Und jetzt haben wir es. Nee, Augsburg hat noch einen Tag mehr. Die haben nämlich immer am 8.8. das Friedensfest. Und ansonsten haben wir Bayern 13, genau. Und Schleswig-Holstein hatte bis jetzt 9, richtig. Genau. Und jetzt habt ihr 10. Mhm. Aber was heißt die nördlichen Bundesländer? Ich glaube, das hat jetzt Schleswig-Holstein und Hamburg eingeführt. Aber Bremen und Niedersachsen ist noch nicht so weit, oder? Nee, die sind noch nicht so weit. Aber ich glaube, Mecklenburg-Vorpommern denkt auch drüber nach. Wenn ich jetzt nicht ganz... Nee, Mecklenburg-Vorpommern hat ja... Was haben denn die? Die haben doch... Was hat MacPom? Reformationstag haben die. Ja, die haben wir doch auch. Dann waren die vielleicht schneller als wir. Oder hatten die den? Die können ja auch Autobahn bauen. Und bricht denen jetzt der Feiertag zusammen oder was in der Mitte? Ja. Müssen die über Mittag dann 2 Stunden ins Büro wahrscheinlich? Na, oh je, oh je. Ist nur ein Dreiviertel Feiertag, aber immerhin. Ja, das ist schon ein ziemliches Gefälle. Was haben wir denn hier? Was ist denn, wir hatten noch Hessen? Hat auch keinen. Hessen hat auch zu wenig Feiertage. Also es ist tatsächlich, nimmt die Zahl der Feiertage zu, je weiter südlich man sich befindet. Bundesland. Nee, Osten hat auch. Sachsen-Anhalt und Sachsen, die haben auch 11. Frechheit. Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg, die haben 10. Nee, das ist eigentlich nur ihr da oben, sonst keiner. Ja, Berlin hat auch historisch wenig Feiertage. Richtig, genau. Die haben auch nur 9. Ja. NRW und Rheinland-Pfalz haben 11. Saarland und Baden-Württemberg 12. Also, das seid bloß ihr da oben. Ja, und die Bayern haben sich wieder das meiste weggegriffen. Wir sind ja auch das größte Land. Ja, richtig. Das diskutieren wir mit jemandem aus NRW aus. Wo es mehr Menschen gibt, gell? Ja, richtig. Ja. Ach je, naja, so aber ich klein ist Niedersachsen euch. Beispielsweise auch nicht. Naja, 2/3 von uns, oder? Was? Hm. Da müssen wir jetzt aber mal hart recherchieren. Also ich kann es nur so hier, 2 Daumenlängen, 3 Daumenlängen, also ich glaube, kann ich das jetzt nicht an Quadratmetern nachrechnen. Also aber Niedersachsen hat 47.618 Quadratkilometer. Mhm. Und Bayern? Oh ja, 70.550. Ja, ich habe mich geschlagen. Haut das ja fast hin mit 2/3. Ja. Naja. Ja, ich gönn's euch ja. Ist ja alles in Ordnung. Ihr sollt ihn ja haben. Ist ja gut. Dann könnt ihr mehr Geld ausgeben. Ja. Weil freie Tage bedeutet, dass man mehr Geld ausgibt. Richtig. So ist das. Und jetzt weiß ich gar nicht, ist die... Nee, der ist dann schon aus der Bäderregelung raus, oder? Ja, wir haben doch in den Touri-Orten in Schleswig-Holstein gibt es ja die Bäderregelung, dass an Sonn- und Feiertagen die Geschäfte für 6 Stunden offen haben dürfen. Und ich glaube, die geht bis zum 15. Oktober. Okay. Glaube ich. Was ist jetzt dein Gedankengang? Na, dass wenn die Bäderregelung, wenn die nicht greift an dem Tag, dass dann die Geschäfte in Schleswig-Holstein nicht auf sind. Ach so, weil es dann der 31. Oktober genau. Dann schon raus ist aus dieser Zeit. Ah ja. Und wirklich ein echter Feiertag dann auch für die ist, die in solchen Regionen arbeiten. Ja. Ah ja. Mhm. Ach, du denkst ja ganz schön mit. Also ja, du denkst ja schon einen Schritt weiter. Ja. So, jetzt habe ich hier die Bäderregelungsverordnung, Himmel. Anwendungsbereich, Öffnungszeit, Moment. Und dann könnte man mal ausrechnen, wie oft der 31. Oktober auf einen Samstag, auf einen Sonntag fällt. Alle 7 Jahre. Richtig. Ach, bis 31. Oktober, der ist gerade der letzte Tag. Nee, alle 6 Jahre wegen dem Schaltjahr, oder? Oh. Jetzt haben wir was aufgerissen. Jetzt haben wir was aufgerissen. Ich war gerade erstmal so weit, dass ich die Bäderregelung zu Ende recherchiert hatte. Also der 31. Oktober ist der letzte Tag, an dem die Verkaufsstellen für 6 Stunden zwischen 11 und 19 Uhr geöffnet sein dürfen. Das ist ja jetzt blöd. Und das geht nur für Läden des täglichen touristischen Bedarfs. Das heißt also, der Autohändler oder der Elektronikmarkt, der darf nicht aufmachen. Lebensmittelgeschäfte, Bekleidung und so Andenkenshops, die dürfen. Die dürfen, müssen aber nicht. Und können Sie das selber entscheiden oder entscheidet das die Gemeinde? Es gibt ein Zeitfenster, in dem Sie dürfen, 11 bis 19 Uhr, und dann dürfen Sie aber 6 Stunden nur am Stück aufhaben. So, und ich weiß aber nicht, ja, das weiß ich nicht, ob die Gemeinde das festlegt oder ob das jeder Kaufmann für sich entscheidet. Also in den Orten. Wir hatten jetzt das Problem, dass wir hier im Allgäu am Faschingsdienstag ja normalerweise machen die Geschäfte um 11 Uhr zu. Mhm. Kempten wollte aber gerne diesen Tag ausnutzen und das Marketing hat dann die Geschäfte überreden wollen, dass sie aufhaben. Daran haben sich aber nur nicht mal die Hälfte, ich glaube 46% waren es, beteiligt. Und das ist dann natürlich nicht besonders attraktiv, wenn jedes zweite Geschäft zu hat. Und da haben sie eine Umfrage auf der Straße gemacht und die Leute halt einfach mal gefragt, was halten sie davon? Naja, wir sind ja hier und wir würden jetzt gerne bummeln gehen, aber es ist halt blöd, wenn jedes zweite Geschäft dazu hat. Also entweder sollen sie sagen, sie machen es alle oder keiner macht's. Aber dass nur die Hälfte Geschäfte auf hat, das ergibt keinen Sinn. Und deswegen ist ja so eine Regel, wenn zum Beispiel die Gemeinde sagt, ja, es werden alle Läden geöffnet, sicherlich sinnvoller, als wenn jeder selber entscheiden kann, ob er geöffnet haben möchte oder nicht. Weil was nützt es, wenn die Besucher nicht kommen, weil sie denken, was soll man da, die Hälfte der Geschäfte hat ja zu. Ja, und das ist halt bei den Gemeinden in Schleswig-Holstein ist eben gerade das auch ein Angebot. Ne? Also man lockt dadurch eben mehr Tagestouristen in den Ort. Wobei, ob jetzt jemand wirklich Urlaub macht in dem Ort, wo ein Geschäft am Sonntag aufmachen darf oder nicht, das kontrolliert natürlich keiner. Und so aus dem Umkreis von 20, 30 Kilometern fahren die Leute selbstverständlich einfach nur dahin, weil sie eben vergessen haben, am Samstag noch alles einzukaufen fürs Sonntagsessen oder weil ihnen einfällt, dass sie für Montagmorgen zum Frühstück nichts da haben. Sowas, ne? Ja, das würde ich jetzt gar nicht so sagen. Also in Kempten jetzt zum Beispiel, wo die Kaufhäuser die Boutiquen aufhaben und so, da würde man schon bummeln gehen. Aber bei euch da mit dieser Bäderverordnung, das sind ja dann vermutlich nur Geschäfte, die ja Souvenirs und sowas haben. Und das ist halt die Frage. Einheimische werden nicht zum Souvenirshoppen gehen oder. Das sind auch Lebensmittelläden. Ach, das sind auch Lebensmittelläden. Ja, also auch Aldi und Edeka und sowas, die haben auch am Wochenende auf. Also ich weiß es halt allein deswegen, weil ich das selber auch mache. Wir fahren eben auch relativ regelmäßig dann sonntags zum Einkaufen, weil wir irgendwas vergessen haben oder weil irgendwas dann doch aus ist. Und das gehört eben irgendwie auch so ein bisschen dazu, wenn man an der Küste wohnt bei uns. Okay. Na, oder also so du hast dann auch kein schlechtes Gewissen, dass da Leute arbeiten müssen, sondern du sagst eher umgekehrt, nö, dann verdienen sie auch Geld, wenn du dann. Richtig, und die verdienen gar nicht schlecht, dann kriegen ja einen Feiertagszuschlag. Also verdienen nicht schlecht für Verhältnisse von Einzelhandel. Ne? Also das. Aber ich weiß zum Beispiel, in Kiel gibt es einen Sky-Supermarkt in einem Stadtteil, der von dieser Bäderregelung betroffen ist, der also da am Sonntag aufhaben darf. Und da ist es so, dass die aus allen anderen Märkten der Kette die Leute dahin gehen lassen auf freiwilliger Basis. Also wenn jemand sagt, ich brauche das Geld, ich habe am Sonntag eh nichts vor, dann lässt er sich halt da zu einer Schicht eintragen. Mhm. So, und ich denke mir halt auch, es wird ja so sein, also es gibt ja Ruhezeitenverordnungen. Also wenn jemand am Sonntag arbeiten muss, dann hat er halt an einem anderen Tag in der Woche frei. So, jetzt kann man natürlich sagen, wenn ich bin jetzt der Einzige im Freundeskreis, der Sonntag nicht frei hat und ich bin der Einzige im Freundeskreis, der dafür Donnerstag den ganzen Tag Zeit hat und da hat aber sonst niemand Zeit. Das, ja, also genau. Kann ich schon auch nachvollziehen, dieses Argument. Aber es ist ja, also es gibt so viele Leute, die sonntags arbeiten müssen und da fragt auch keiner nach. Bei Polizisten oder in der Pflege oder bei der Feuerwehr. Das sind auch Leute, die da mitunter das Wochenende opfern, um eben allzeit bereit zu sein. Und beim Einzelhandel wird dann, da schreien sie dann alle. Das kann ich dann auch wieder nicht so ganz nachvollziehen. Ja, ich denke mir auch immer, ich denke mir abends immer, ich muss nicht nach 18 Uhr noch irgendwo in ein Kaufhaus gehen und mir eine Bluse kaufen oder sonst irgendwas. Da denke ich mir immer, ich gehe da nicht rein, weil ich es mir sage, das schaffe ich auch irgendwann unter der Woche. Aber viele, die halt dort unter der Woche um diese Uhrzeit noch arbeiten müssen, die Krankenschwestern oder Arzthelferinnen oder sonst irgendwas, die sind ja froh, wenn die Geschäfte bis 8 oder sogar 10 Uhr aufhaben und sie dann nochmal losgehen können und sich das besser verteilt und sie dann die Möglichkeit haben, einkaufen zu gehen. Also es gibt immer ein Für und Wider und ich weiß es nicht. Ich ärgere mich jedes Mal, wenn ich um 15.30 Uhr vor der verschlossenen Tür der Bank stehe, weil die richtig rigoros durchziehen, dass sie um 15.30 Uhr zumachen. Und nicht bis 18 Uhr aufhaben wie die normalen Läden. Genau. Also ja, es gibt immer ein Für und Wider. Gell? Und hier in Husum zum Beispiel hat die Post 1,5 Stunden Mittagspause und zwar natürlich genau zur Mittagszeit. Das heißt, wenn du als normaler Berufstätiger ein Paket abholen möchtest, dann wirst du es mutmaßlich in deiner Mittagspause tun. Geht aber nicht, weil die Post dann zu hat. Und um 18 Uhr macht die natürlich auch zu. Das heißt, du musst dir im Prinzip ein paar Stunden frei nehmen, je nachdem, wie du es halt einrichten kannst, damit du an deine Post rankommst. Das kann es natürlich auch wieder nicht sein. Ja, wie man es dreht und wendet, gell? Ja. Es ist nicht schön, aber es ist auch teilweise doch notwendig und auch vorteilhaft. Tja. Ja, kannst du denn dann, wenn du da in deinem Bäderverordnung in irgendeinen Laden reingehst, auch Bonbons kaufen? Selbstverständlich, und die braucht man ja immer, immer mal wieder, auch in Notsituationen. Im konkreten Fall hat in Hamburg ein LKW-Fahrer versucht, einen Polizisten zu bestechen, der ihn anhalten wollte, um ihn zu kontrollieren, und zwar mit einem Bonbon. Der Polizist hat den LKW-Fahrer rausgewunken, weil er ihm irgendwie komisch vorkam. Und da hat er gesagt, ob wir nicht, also ich paraphrasiere, ne, aber können wir das nicht vergessen, ich habe da was für Sie, und reichte eben so einen Hustenbonbon raus. Das ist schon schon ziemlich hart. Der war halt auch echt stark alkoholisiert. Aber versuchen kann man es ja. Ja, klar. Und er hatte gerade die Lieblingsgeschmacksrichtung des Polizisten ist, klappt's vielleicht. Ja, genau, aber also das mögen die natürlich so überhaupt nicht. Also der hatte schon diverse rote Ampeln überfahren, war zu schnell unterwegs und hat also erst einen Bonbon angeboten, und nachdem er gemerkt hat, dass das jetzt nicht so die beste Idee ist, hat er noch einen Zehner aus der Hosentasche gezogen und hat versucht, den Beamten in die Jackentasche zu stecken. Und jetzt muss er sich halt nicht nur wegen der Verkehrsvergehen verantworten, sondern auch noch wegen versuchter Bestechung. Ach du meine Güte. Und jetzt schreibt die Zeitung Welt auf ihrer Online-Seite, der Führerschein des Mannes und die 10 Euro wurden sichergestellt. Was aus dem Bonbon geworden ist, ist nicht bekannt. Die 10 Euro wurden sichergestellt? Wo landen die denn? In der Asservatenkammer als Beweisstück. Selbstverständlich. Wird abgeheftet. Hätte das Bonbon aber auch hingehört. Eigentlich ja. Sehr schön. Aber vielleicht hat eben auch ein übereifriger Polizist ein Beweismittel vernichtet und hat dann in einem Hustenanfall mal schnell das Bonchi weggelutscht und haben dann gesagt, so, Bonbon? Welches Bonbon? Man weiß es nicht. Hast du von der Hitlerglocke gehört? Es gibt eine ganze Menge Hitlerglocken. Welche denn konkret? Okay. Also die hängt wohl in der Pfalz und das muss schon letztes Jahr, also 2017, durch sämtliche Medien gegangen sein, angeblich. Ich habe komischerweise überhaupt nichts davon mitbekommen. Jedenfalls in dem kleinen Örtchen Herxheim am Berg hängt in der Kirche eine Hitlerglocke, die 1934 dort aufgehängt wurde. Und auf dieser Hitlerglocke steht neben dem Hakenkreuz alles fürs Vaterland Adolf Hitler. Diese Glocke sollte entfernt werden Und die Gemeinde hat sich aber und der damalige Oberbürgermeister geweigert und haben sogar behauptet, sie seien stolz drauf auf diese Glocke. Und das hat natürlich einen ziemlichen Shitstorm ausgelöst. Die evangelische Kirche in der Pfalz hat dann auch gesagt, sie übernehmen die Kosten für die Demontage und hätten dann eine neue Glocke hingehängt und die hätte irgendwas so um die 50.000 Euro gekostet. Jetzt ist da aber getagt worden und man hat gesagt, dass man die Glocke hängen lässt. Und das finde ich mal ganz spannend, weil es ja auch so eine Gratwanderung ist, wo ich mir gedacht habe, ja, muss das sein oder ist das ein geschichtliches Andenken oder wie soll man das auffassen? Also ich persönlich würde sagen, die hat da nichts mehr verloren. Sehe ich genauso. Was sagst du dazu? Auch. Ja, also das war so eine Geschichte, wie gesagt, es gibt mehrere Hitlerglocken, also auch hier in Schleswig-Holstein gibt es ein, zwei Fälle, also zum Beispiel, ich erinnere mich an eine Geschichte, wo diese Glocke dann spurlos verschwunden ist und wo man bis heute nicht genau weiß, wo sie abgeblieben ist, nachdem das also bekannt wurde und dann wurde die auch abgehangen und wie gesagt, war dann auf einmal weg und also man geht davon aus, dass die jetzt in irgendeiner Scheune gut versteckt unterm Heu steht, damit sie eben nicht eingeschmolzen wird, warum auch immer, aber das war halt, ja, die Nazis haben eben als in einer Art Schamoffensive ganz viele dieser Glocken gestiftet und eben auch mit dem Namen von Hitler drauf, weil ja auch ja alle Orte da auch mitgelaufen sind bei dieser Nazi-Bewegung und einige Orte haben eben... Weil sich ja Kirche und Hitler nicht so unbedingt vertragen haben. Also nee, richtig, aber das war eben dann so, guck mal hier, wir stiften dir eine neue Glocke, lieber Pfarrer, und dafür hältst du mal schön die Klappe, so in dem Stil. Muss das, also glaube ich, dass es gelaufen ist, da gibt es Leute, die sich da viel, viel besser mit auskennen, als ich das tue, deswegen... werde ich da jetzt nicht weiter auf die Motivlage eingehen, aber das ist eben etwas, das ziemlich verbreitet war. Und ja, manche Gemeinden haben halt relativ schnell nach der Niederlage der Nazis diese Glocken dann entfernt oder keine Ahnung, ob man das auch einfach so überarbeiten kann, dass man halt diesen Schriftzug da nur einfach wegfräsen kann und ob sie wirklich komplett dann eingeschmolzen wurden und neu gemacht wurden. Keine Ahnung. Naja, aber Fräsen, das wird ja wahrscheinlich auch den Ton verändern. Ja, das denke ich auch. Ja. Und andere Orte haben das halt nicht gemacht. So, und dann, also man kann natürlich argumentieren, dass das irgendwie ein zeitgeschichtliches Dokument ist oder irgend sowas, aber ich finde gerade bei Relikten aus Nazi-Deutschland muss man da einen anderen Maßstab anlegen. Ich finde, sowas gehört dann weg. Genauso wie auch sowas wie das Geburtshaus von Hitler in meinen Augen abgerissen gehört, weil es halt einfach die Gefahr gibt, dass das zu einer Art Wallfahrtsstätte wird. Und das entweder muss da irgendwie, muss man sich damit sehr, sehr kritisch auseinandersetzen und das kannst du halt bei einer Glocke, finde ich, nicht. Also weißt du, bei einem Haus eines Nazi-Funktionärs, da kannst du halt immer noch sagen, ja, wir schenken das der linksalternativen Bewegung und die sollen da ein Jugendzentrum reinmachen oder irgendwas. Oder sollen da kommt ein Museum rein, eine Gedenkstätte, keine Ahnung. Aber bei einer Glocke, was willst du da machen? So, die ist halt da. So, natürlich. Und der Ton, ja, genau. Das finde ich noch so ein bisschen makaber, dass die dann noch einen Ton in die Welt hinausschallt. Also das ist so, weiß auch nicht, auch noch so ein Symbol, wo mich gruseln lässt, wo mich ganz ekelhaft gruseln lässt. Die Leiterin der Rheinland-Pfälzischen Landesdenkmalpflege, die hat sich dann auch für den Erhalt ausgesprochen. Ihr Argument war dann, dass diese Glocke aus einer sehr renommierten Gießerei stammt und die Qualität der Glocke sei so gut, dass man von einem Klangdokument sprechen kann. Und da wird es mir ganz anders, weil gerade das finde ich nämlich negativ. Also gerade dieser Ton, ich weiß es auch nicht. Das ist jetzt mehr ein Gefühl von mir, aber dieser Ton und dann verbunden mit Hitler und mit dem, was da passiert ist und also mir ist es dabei aufgestoßen. Ich kann das wirklich nicht nachvollziehen und auch nicht akzeptieren. Naja, wobei Denkmalschützer halt immer einen etwas anderen Maßstab an die Dinge anlegen und das ist in manchen Fällen ist das auch, finde ich es auch gar nicht schlecht. Also zum Beispiel irgendwie das dass man sagt, so diese typische 60er-Jahre-Architektur, die wir heute als wahnsinnig hässlich empfinden und das, wo Städte dazu neigen, zu sagen, komm, das reißen wir weg und bauen das neu und machen es schön, dass Denkmalschützer da sagen, ja, das ist aber ein zeitgeschichtliches Dokument, diese Art zu bauen, das ist eigentlich schon erhaltenswert, wo sich alle an den Kopf fassen, aber dann, wenn man mal ein paar Jahrzehnte zurückdenkt, auch so das, was wir heute als schön empfinden, so diese Barock-Geschichten, da gab es auch mal eine Zeit, wo die Leute gesagt haben, mein Gott, ist das hässlich, weg damit. Mhm. Und also insofern, ich kann durchaus auch die Denkmalschützer verstehen, die sagen, naja, es ist aber trotzdem irgendwie wichtig, das zu erhalten. Aber dann gehört es abgehängt. Dann gehört es abgehängt und wohin gestellt und als Mahnmal oder sonst irgendwas, so wie in Olympiastadion in Berlin, da steht auch noch so eine komische Glocke, wo ein Einschussloch drin ist und so. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Zusammenhang die dort steht, aber wenn die irgendwo steht, dann sage ich, ist alles in Ordnung. Aber dass die ihren Klang noch verbreiten darf, unter den Gesichtspunkten, das finde ich irgendwie furchtbar. Also das das will mir nicht in den Kopf. Ja, das tut mir in der Seele weh. Ja. Ja. Ja, sind wir uns aber weitestgehend einig. Gut. Und die Stimmung ist wieder ganz unten, so wie wir es immerhin schaffen. Ganz tief unten. Ja. Ja, aber wir haben noch ein paar Automaten wieder bekommen. Und zwar, diesmal hast sogar du einen gefunden. Wo ja, hast ungewöhnlich du denn genug. Den, bitte? Ich war mit Freunden im Sophienhof in Kiel. Das ist ein Einkaufszentrum. Und da gibt es so eine, das haben sie jetzt relativ aufwendig umgebaut. Und jetzt gibt es da halt so ein Food Court, so ein Bereich, wo verschiedene Restaurants direkt nebeneinander sind. Und man kann sich dann da in einem ziemlich großen Bereich hinsetzen. Und jeder kann sich so aus seinem Lieblingsrestaurant was holen. Und dann trifft man sich in der Mitte an einem Tisch und isst das zusammen. Und da ist mir etwas aufgefallen, das so im weitesten Sinne als Automat durchgeht, und zwar eine Handytankstelle. Eine Säule, die ungefähr mal etwas mehr als 2 Meter groß ist, ungefähr 1,5 Meter breit und 30, 40 Zentimeter tief. Und da sind 8, ich glaube, es waren 8 Schließfächer drin. Und da kann man eben gegen Gebühr sein Handy reintun und kann das aufladen. Und schließt dann eben die Tür ab, damit es nicht geklaut wird, und kommt dann eben nach einer bestimmten Zeit wieder und holt das Ding ab. Genau. Als du mir das Foto geschickt hast, da war ich etwas irritiert, weil das nicht so ganz zu sehen war, dass man das wirklich abschließen kann, weil einfach nur irgendwo anhängen und dann weglaufen und wenn man zurückkommt, ist das Handy weg. Das fand ich ein bisschen seltsamer, aber dann hast du mich ja aufgeklärt, dass es wirklich Schließfächer sind und das finde ich eine richtig gute Sache. Ja. Also man könnte natürlich auch sagen, okay, da ist jetzt wie so eine Art Regal mit Steckern drin und man legt sein Handy da rein und dann sitzt man ja sowieso in der Nähe am Tisch und hat es im Blick, aber würde ich nicht machen. Nee. Ja. Das finde ich aber so vom Gedanken her, finde ich das total schlau. Ja, man soll es ja nicht mal auf dem Kaffeetisch liegen lassen, das kann ja auch schon abhanden kommen. Ja, es geht, also letztlich kannst du es auch in der offenen Handtasche auf dem Stuhl neben dir stehen haben und das ist innerhalb von Sekunden weg. Also es ist ja, eben, genau. Geht ja ganz schnell. Aber die Idee finde ich super, weil wie die Akkus heben, das wissen wir ja alle, es ist alles nicht so berauschend. Und wenn dann eine Möglichkeit gibt, wenn du da eine halbe oder dreiviertel Stunde sitzt und anschließt, das finde ich super. Ja. Das soll es viel öfters geben. Ja, zumal, also ich habe jetzt meine Powerbank, die ich fürs letzte Handy gekauft habe, die kann ich im Prinzip wegtun, weil die nicht genug Strom rausdrückt, dass mein neues Handy damit geladen wird. Also Ich kann gerade so den Akkustand halten. Okay. Aber aufladen, also gut, ich könnte es jetzt dann halt irgendwie sagen, wahrscheinlich, wenn ich es ausmachen würde und würde es dann dranhängen, dann würde es wahrscheinlich gehen. Aber wenn es so im Standby-Betrieb ist oder ich es sogar benutze, dann reicht die Power von dem Zusatzakku nicht mehr aus. Toll, was ist das für ein Ding, was du da hast? Mein Handy ist ja dieses S8 Plus. Nee, die Powerbank? Ja, ich weiß es nicht. Also keine Marke? Ja, doch, also ZNEX oder so ähnlich heißt die und die hat halt, ich weiß nicht, ich glaube 5000 Milliampere oder so und das hat für das S5 locker ausgereicht, aber für das neue Ding reicht es halt nicht. Oh, das ist aber seltsam. Okay. Naja, gut, das ist, das zieht halt einfach enorm viel Strom, also das ist so. Wie weit kommst du mit deinem S8? Da komme ich locker über den Tag, also wenn ich es viel benutze, also ich stehe morgens zwischen 6 und 7 Uhr auf, da ist es natürlich dann auf 100% geladen und in der Regel ist es so, dass ich, wenn wir uns abends hinsetzen und noch eine Serie von Netflix streamen, dass ich dann noch so ungefähr 40% habe Und bis ich dann im Bett bin, ist es halt runter auf 25%. Also ich komme locker über den Tag mit einer Akkuladung. Das geht schon. Nur ich stelle mir vor, wenn du jetzt halt irgendwie einen Tag hast, wo ich viel auch mit dem Handy arbeite, das ist ja für mich auch ein Arbeitsgerät, dass ich dann eher in die Bredouille komme könnte. Ja, ich habe es bei meinem Ausflug nach München habe ich es gebraucht, weil dann habe ich navigieren müssen. Da habe ich doch einige Sachen aufsuchen müssen, wo ich halt aufs Display gucken musste. Habe ich zum Beispiel von Münchner Verkehrsbetriebe habe ich die App genutzt, um einfach die Trambahn richtig nutzen zu können und so. Und da brauchst du ja dann auch den Ortungsdienst eingeschaltet und musst navigieren. Und da ging es dann relativ schnell so, dass ich nachmittags um 4 schon eigentlich am Ende war mit dem Akku. Aber mit meinem Anker, den ich dann habe, mit der Ladestation, das ging dann. Ja, also wobei ich sagen muss, also ich habe immer GPS an, ich habe immer Bluetooth an. Ich höre ja auch in jeder freien Minute Podcast übers Handy. Also es ist schon auch die ganze Zeit irgendwie in Wallung, ne? Also da bin ich schon relativ beeindruckt von der Akkuleistung. Auch, ja. WLAN mache ich dann meistens ja, auch. Ja, das kommt weg. Das brauche ich unterwegs nicht. Weil A, sucht er ständig und B, bin ich ja dann überwachbarer, wenn ich in Saturn oder beim Mediamarkt oder sonst wo reingehe. Da merke ich dann immer anhand der Werbung, die dann eingeblendet wird, dass sie mich wieder gekriegt haben. Ja, das bist du aber mit mobilen Daten ja genauso. Glaubst du, dass es übers normale Netz auch so geht? Ja, natürlich. Also das ist ja... ja, also, aber nicht, wenn du den Ordnungsdienst dann hast. Du hast ja auch ein Android-Telefon. Ja. So, und auch wenn dein WLAN aus ist, schafft Google es zu gucken, welches WLAN ist denn gerade bei dir am stärksten und kann dich dann auch in einem Einkaufszentrum zum Beispiel relativ genau lokalisieren. Auch wenn ich es aus habe. Also ich habe Unterschiede gemerkt. Also ich muss ehrlich sagen, wenn ich es aus habe, dann krieg ich davon nicht so viel mit. Ich darf halt auch den Ortungsdienst nicht anhaben. Also der muss natürlich auch aus sein. Ja. Ortungsdienst und WLAN aus. Ich glaube, also, dass ich meine gelesen zu haben, dass Google sich dafür nicht so wahnsinnig interessiert. Und du kannst ja auch in deinem Google-Profil diese Zeitachse dir angucken, wann du wo warst. Und kannst da sehr genau reinzoomen. Und das würde ich einfach mal scheißhalber versuchen. Das ist sehr, sehr aufschlussreich, sich das anzugucken. Die habe ich abgeschaltet, aber... Ich wüsste jetzt nicht, wo ich das gemacht habe. Ja, das ist schon, da schaue ich nochmal. Mir passiert das halt sehr, sehr regelmäßig, wenn ich irgendwie beispielsweise in diesem Einkaufszentrum, wo ich da war, im Sophienhof, da sind wir halt durchgelaufen und wir waren die ganze Zeit im Gebäude. Das heißt, kein GPS-Signal. Und mein WLAN war aus, weil ich halt draußen unterwegs war. Und trotzdem wurde ich dazu aufgefordert, genau das Restaurant zu bewerten, bei dem ich mir mein Essen geholt habe. Und den Donutstand, an dem ich war. Aber du hattest GPS an. Ja. Ortungsdienste hast du an. Ja. Ah, siehst du, die habe ich ja immer aus. Also ich bin unsicher, ob das funktioniert mit dem ganz normalen GPS innerhalb eines Gebäudes. Da würde ich jetzt keine Wette drauf eingehen, aber also die machen halt eine sehr zuverlässige WLAN-Ortung inzwischen, dass also das Handy feststellt, okay, das WLAN von, Deichmann ist jetzt mit 2 Balken. Und das von der Eisdiele ist mit 4. Und dann habe ich noch den Donutstand, der auch ein eigenes WLAN anbietet. Das ist hier mit 5. Ja, aber du musst es doch angeschaltet haben. Ja, nur weil das aus ist, heißt es ja nicht, dass das Handy nicht auch auf Empfang ist. Wir reden über Google. Ja. Also wenn du dir auch manche, wie war denn das? Ich glaube, wenn du die Standortdienste einschaltest, da gibt's irgendwo so ein Fenster, wo dann drin steht, dass eben auch bei ausgeschalteten Standortdiensten trotzdem Informationen über deinen Standort gesammelt werden oder irgend so ein Unfug. Okay. Also das ist alles mehr so Augenwischerei. Das Handy ist dann nicht in der Lage, sich mit dem WLAN zu verbinden. Es weiß aber trotzdem, dass WLANs da sind. So ungefähr. Ja, okay. Ja. So, jetzt haben wir die Stimmung noch weiter runtergebracht. Super. Nee. Ich habe damit kein Problem, du. Ich habe, das ist mir relativ egal, solange der Akku hält. Genau. Wir haben noch einen Automaten bekommen und zwar hat mir der Michael einen zugeschickt. Er war wohl in Frankreich unterwegs und zwar in der Nähe von Colmar und dort stand ein Baguette-Automat und der stand nicht etwa irgendwo in einem, keine Ahnung, Supermarkt, Discounter oder sonst irgendwas, sondern der stand draußen auf einem Parkplatz und das fand ich dann auch mal ganz lustig, weil die normalen Backshops, die kennt man ja irgendwo bei Aldi oder Lidl, wo du reingehst und einen Knopf drückst und dann kommt das Brot daraus, aber dass es sowas auch außerhalb gibt und in Eigenregie von irgendwelchen Bäckereien betrieben, das kannte ich jetzt so noch nicht. Und die Baguettes, ich schätze jetzt mal so einen halben Meter lang, kosten dann dort 1 Euro, fand ich dann auch nicht allzu teuer. Das ist ordentlich, sehr gut. Ja. Und das werden halt dann auch solche Automaten sein, die das dann frisch aufbacken. Da werden die Rohlinge drin sein, vermute ich jetzt mal. Und wenn du dann drauf drückst oder vielleicht wird auch ein bisschen bevorratet, dass immer 3, 4 frische drin liegen. Und ja, dann kannst du dir da deine Baguettes ziehen. Nice. Typisch französisch. Sehr schön. Kommen wir dann gleich mal zu den Twitter-Followern. Da haben wir nämlich dieses Mal einiges dazu bekommen. Recht herzlich begrüßen dürfen wir den Matthias Knödler. Das ist ein Medienverrückter, der Bayern mag und Camino. Ja, mit Bayern, da ist er schon mal zur Hälfte richtig hier. Dann den Dirk Schulte, Geocacher und Föhrurlauber und Podcasthörer. Dann die Goldene 10, der Podcast über Listen. Und ganz recht herzlich dürfen wir auch Jens, den Familienvater, Camper und Feuerwehrmann bei unserer Twitter-Timeline begrüßen. Dann gibt es noch den Farmcast, der uns jetzt ebenfalls folgt. Der liebe Obi-Wan, der ebenfalls Familienvater, Podcaster und Geocacher ist. Dann der Frank Elsner, Ex-ITler und Privatier steht da in seiner Bio, in seiner Twitter-Bio. Recht herzlich dürfen wir auch Hatti begrüßen und die 3 Landeier. Puh, das war ja mal eine ganze Menge. Wahnsinn. Und das bei den Qualitätstweets, die auch in einer unglaublichen Menge ankommen dieses Mal. Ist das jetzt ironisch gemeint? Haben wir so viel getwittert? Nein. Ich habe mich ein bisschen rangehalten dieses Jahr. Ja, du hast böse Frühlingsbilder gepostet, während ich den Schnee fotografiert habe. Was war denn daran böse? Die Krokeen waren doch ganz wunderschön. Ja, für euch. Aber wenn wir hier noch im Schnee versinken, dann möchte ich solche Bilder eigentlich noch nicht sehen. Naja. Aber es wird bei uns auch schon besser. Also in den letzten 4 Tagen, da hat die Sonne einiges hier weggeputzt. Also wir hatten 3/4 Meter und jetzt sind es vielleicht noch so 20, 30 Zentimeter bei uns im Garten. Also es hat wirklich ganz viel weggenommen. Ja. Vom Schnee. Deswegen hatte ich jetzt auch so ein bisschen die Hoffnung, dass es jetzt endlich mal Frühling wird. Wir hatten einen vergleichsmäßig tollen Winter. Also wir hatten wirklich viel Schnee. Der ist auch liegen geblieben, ist nicht immer wieder weggeregnet worden, so wie in den vorangegangenen Wintern. Und von dem her hatten wir wirklich, gerade was die Skiliftbetreiber so angeht, Glück gehabt, denn man konnte wirklich sehr viel Skifahren bei uns. Also von dem her war es schon gut. Ja, wir hatten einen ziemlich schleppenden Start mit sehr viel Regen und wenig Kälte. Und dann gab es so ein paar Tage, Wochen, wo wir dann richtig knackige Kälte hatten und ja, dann auch wenigstens ein bisschen Schnee oder stellenweise. Doch, also an für sich, für schleswig-holsteinische Verhältnisse war das ein okayer Winter. Aber ihr hattet halt auch viel Regen, es waren ja da die Felder unter Wasser gestanden, das war ja natürlich nicht so schön. Nee, gar nicht. Da bin ich gespannt, was dann die Natur macht im Frühjahr und im Sommer. Viele sind jetzt ja schon froh, dass es so ein harter Winter war wegen den Zecken, die dann angeblich kaputt gehen. Aber das stimmt nicht, denn gerade harte Winter, das macht den Zecken überhaupt nichts aus. Es wäre besser, wenn es so ein bisschen vermatschter und verregneter Winter wäre, weil dadurch nämlich die Nachzucht, also die Brut, geht kaputt. Die fängt nämlich dann das Faulen und Schimmeln an und dadurch werden die Nachkommen abgetötet. Aber Schnee und Eis und sowas machen den Zecken leider nichts aus. Also ich befürchte, dass wir in diesem Sommer viele Zecken haben werden. Ja, und auch sehr viele Mücken. Ja, das kann auch passieren, ne? Das stimmt. Ja. Haben wir hier oben nicht so unbedingt, aber ja. Ich glaube, das wird uns doch noch drohen dieses Jahr, weil natürlich der ganze Regen auch sehr viele Pfützen verursacht hat, die wochenlang auf den Feldern standen und richtige Seen waren. Ich glaube, dass das auch ein ganz guter Brutgrund war für Mücken, dass die da eine Menge Eier legen konnten. Wobei dadurch vielleicht auch viele Frösche entstanden sind, die das dann wieder... Mal gucken. Mal sehen, was die Natur so macht. Jo, dann würde ich sagen, sind wir am Ende angelangt und können uns deswegen verabschieden und würden uns freuen, wenn ihr dann nächsten Monat wieder dabei seid, in der Mitte des Monats. Am 15. um 12. Tschüss. Servus.